Luis! Ich komme, Martin! Der Horror! Der reinste Horror! Diese Trümmer! Was ist passiert? Die haben zurückgeschlagen! Das ist passiert! Diese Dinge! Material! Ich schwöre zu Gott, junger Mann, ich werde nie wieder irgendetwas verletzen. Es gibt Gene, die der Mensch niemals zerschneiden sollte. Er ist so ein Problemeter. Sir, beruhigen Sie sich doch bitte. Wir beabsichtigen nicht, Ihren Vertrag zu verletzen. Sagen Sie uns, wo haben Sie die Dinger gesehen? Schulmeistern Sie mich nicht, junger Mann! Sie existieren, ich habe sie auch gesehen, aber wo? In meinem Labor, Genius des Lebens. Das ist ein blöder Name, ich weiß, aber es war nicht meine Idee. Wir zeigen diese Filme nur, Madam. Wir machen sie. Aber ich kündige. Ich kündige. Ruft. Ruft die Gewerkschaft. Ruft die Nationalgarde. Diese Dinger haben den Projektor übernommen. Die weigern sich, den Rest des Films zu zeigen. Das Einzige, was sie sehen wollen, ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Genug. Ich kümmere mich darum. Mr. Hogan. Wir haben Gremlins im Projektionsraum. Können Sie uns helfen? Gremlins? In diesem Kino? Ich sag's Ihnen doch jetzt. Okay, Jungs, jetzt hört mal zu. Um den Film zu sehen, haben die Leute viel Geld bezahlt. Wenn die ins Kino gehen, dann wollen die kalte Getränke, heißes Popcorn und keine Monster im Projektionsraum. Muss ich erst selbst darauf kommen? Glaubt ihr etwa, die Gremlins könnten dem Hogan widerstehen? Also, an eurer Stelle würde ich jetzt den Rest von Gremlins 2 laufen lassen, und zwar sofort. Tut mir leid, Leute. Wird nicht wieder vorkommen.